Aus Anlass des 50. Gründungstages des Revolutionsmuseums Pongfari fand am 5. Juni eine Veranstaltung, an der die Funktionäre des betreffenden Bereiches und die Funktionäre und Belegschaft des Museums teilnahmen statt. In der Veranstaltung wurde ein Glückwunschschreiben des ZK der Partei der Arbeit Koreas an die Belegschaft und Funktionäre des Museums übermittelt. Darin hieß es, das Revolutionsmuseum Pongfari ist der bedeutsame Ort, wo das historische Wirken des unbeugsamen Revolutionärs Kim Kyung-sik langjährig überliefert, der sich dort als Kommandostelle der Nationalen Liga Koreas und als Stützpunkt der antijapanischen nationalen Befreiungsbewegung Koreas einen neuen Weg der Geschichte bahnte. Die Belegschaft und Funktionäre des Museums haben in den letzten 50 Jahren seit dessen Gründung unter der weisen Führung von Partei und Führer ihre Weisheit und Leidenschaft für Bewahrung und Verwaltung der revolutionären Gegenstände und Erziehungsarbeit eingesetzt. So wurden sie hochgeschätzt. In der Veranstaltung wurde nach Referat und Reden eine Resolution verabschiedet. Seit der Gründung des Museums wurde es bisher von zahlreichen Volksarmeeangehörigen, Bewohnern aller Kreise und Schichten und Jugendlichen aus rund 56.400 Einheiten besucht.